lassen Sie uns heute Abend gemeinsam scheitern, in unseren Ansprüchen uns unterhalten lassen zu wollen oder irgendeine fruchtbare Erkenntnis aus diesem Abend ziehen zu wollen oder Lust zu empfinden oder vielleicht zeitweise uns auch ablenken zu lassen. Lassen Sie uns gemeinsam scheitern, indem wir uns nur auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich Angst. Ich werde Sie konfrontieren mit meinem Inneren. Ich glaube, Sie haben da auch Lust drauf, oder? Ich habe so ein Gefühl gerade, dass Sie geil sind. Antworten Sie nicht, aber wer von Ihnen ist gerade geil? Spüren Sie mal in sich rein. Antworten Sie nicht. Spüren Sie mal in sich rein. Und? Feucht? Halbhart? Dicklich? Oder schrumpelig? So. Ist auch eine Form von Geilheit. Ängstliche Geilheit. Passen Sie auf, es ist so, es ist ja Krieg gerade. Das ist schwer, auf einer Bühne zu stehen, während Krieg ist, verstehen Sie? Da muss man schon entweder sehr friedlich sein oder den Krieg weiterführen. Es ist nicht leicht, auf eine Bühne zu gehen, während die Leute komische Gedanken haben. Aber ich habe eine gute Nachricht für Sie. Eine sehr gute Nachricht. Es ist nicht nur ein Krieg, sondern 26. Und nicht nur seit 14 Tagen, sondern seit 40 Jahren. Beruhigt Sie das? Wo Sie die letzten 40 Jahre einen Scheißdreck drüber nachgedacht haben, dass Sie jetzt nur noch über einen Krieg nachdenken, weil er doch so nah ist? Beruhigt Sie das ein bisschen? Oder denken Sie, naja, das waren ja andere Kriege. Was war denn an den Kriegen anders, außer dass Menschen gestorben sind mit Waffen, die wir ihnen verkauft haben? Erschossen oder gemeuchelt oder gefoltert oder irgendeinen anderen Scheiß. Naja, ich bin heute hier nicht da, um den heiligen Apostel zu geben, aber ich habe schon Lust, ein bisschen in ihnen rumzuwühlen. Vielleicht können wir mit den 200 Leuten, die wir haben, in den Widerstand. Halt gegen wen, das ist die Frage. Ich weiß gar nicht mehr. Also fangen wir doch einfach an. Jetzt habe ich es ja erklärt. Jetzt haben Sie es ja verstanden. Passen Sie auf. Es ist so. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich bin durch. Verstehen Sie? Ich rede nur noch in den leeren Raum hinein. Weil ich habe das Gefühl, alles, was man sagt, wird heute seziert und zerfleischt und zum Anlass genommen, um selber etwas zu sagen. Dabei leben wir in einer Zeit, in der es sehr viel Wichtiges zu schweigen gäbe. Sehr viele wichtige Dinge, die man sich verkneifen müsste. Einfach mal für einen Moment lang die Fresse halten und in sich gehen und nachdenken und sich spüren. So wie die Geilheit, von der ich gesprochen habe. Ja? Einfach sich spüren. Wo stehe ich gerade? Was passiert gerade mit mir? Wer bin ich? Warum? Warum hier und nicht dort? Was macht mich zum Menschen und die anderen nicht? Was ist überhaupt Menschsein? Empathie, Mitgefühl, was ist das alles? Bin ich ein soziales Wesen oder bin ich nur ein asoziales Arschloch? Ein falscher Ton auf dem Klavier? Bin ich Gott oder bin ich ein Gläubiger? Oder ein Schuldner? Ich weiß es nicht. Ich bin eine Kette von Gedanken, assoziativ einfach in den Raum geschmissen. Und es gibt eine Menge Leute, die mich nicht verstehen. Ich kann nicht alle Arschlöcher auf der Welt bekehren. Das ist nicht meine Absicht. Ja, ich will halt nur ficken. Das ist meine Absicht. Ich komme noch in Flow. Jetzt seien Sie nicht so ungeduldig. Es stottert noch ein bisschen. Ist bei jedem Programm so, dass man nicht kennt. Ich habe letztes Mal überlegt, als ich hier war, vor 2 Jahren. Das war übrigens ganz kurz, bevor Corona losging. Es war schon so da in der Luft. Ich habe Witze gemacht über Corona und gehüstelt. Und ja. Und dann kam die große Tsunami-Welle. Dann kam Corona und hat uns alle überschwappt. Ja, letztes Mal, da habe ich Ihnen noch erzählt, da war ich noch sehr selbstbewusst, ja. Da habe ich Ihnen erzählt, ich sei Gott, ich sei Prophet, Gründer einer Religionsgemeinschaft, ich wolle die Welt erobern. Ich war größenwahnsinnig, weil ich hatte Auftritte, die mit dem hier überhaupt nicht zu vergleichen sind. Und das waren übrigens die gleichen Sprüche, die ich letztes Mal auch gemacht habe. Dass ich mich lustig gemacht habe über 200 läppische Zuschauer in irgendeinem Kinotheater am Rande eines Dorfes, das sich Schaden nennt und die zweitgrößte Stadt dieses Nichts genannt Liechtenstein sein soll. Ja, da habe ich mich lustig gemacht drüber, so despektierlich und arschig, wie ich war. Ja, weil ich noch damals dachte, ich sei der Freier und Sie die Nutten. Heute hat sich das Verhältnis umgekehrt. Sie sind die Freier, ich bin die Nutte. Und ich bin es gerne. Ich lutsche Ihnen allen die Schwänze. Und wenn Sie wollen, auch gratis und Ihre Muschis noch dazu. Und am Arschloch lecke ich dann auch noch mal zwischendurch. Wenn Sie es wollen, ich weiß nicht, ob Sie es wollen. Weil ich sehe meine Aufgabe nicht mehr darin, arrogant zu sein und Sie zu belehren, sondern lehrsam und fügig zu werden. Ich bin sehr demütig mittlerweile, weil ich weiß, dass das Schicksal viel grausamer ist, als ich es in 2,5 Stunden auf der Bühne sein kann. Ich habe so viel gelernt in den letzten 2 Jahren. Es passt nichts mehr rein, es geht nichts mehr raus. Ich halte es nur noch aus. Verstehen Sie, Nutte? Ja. Das habe ich jetzt gelernt von Hip-Hoppern. Da ist Nutte immer ein Füllwort. Kennen Sie Nutte? Ja, Nutte. Ich mag Nutte. Mit diesem Anlauf und dem Stopp T. Nutte. Nutten selbst mag ich nicht. Also wie kann man eine Nutte mögen? Man geht ja nicht zu einer Nutte, weil man sich in sie verliebt hat. Man geht dahin, um seinen Giss loszuwerden. Gegen Geld. Also man zahlt der Nutte Geld, damit sie den Giss nimmt. Auch ein Deal. Ähnlich wie hier. Wer ist hier die Nutte? Das habe ich gesagt, weil es sich gereimt hat. Deswegen dachte ich, es ist Hip-Hop und dann beim Hip-Hop sagt man ja Nutte. Wie ich Ihnen eben erklärt habe, Sie aber schon wieder vergessen haben in Ihrer Aufmerksamkeitsspanne, die der einer Stubenfliege gleicht. Man kann Ihnen gar nichts sagen, ohne dass Sie es sofort vergessen. Das Einzige, woran Sie sich erinnern, ist Ihr Trieb. Gleich muss der Erste pissen gehen. Und dann sitzt er da und denkt, hey, wie lange geht das Programm noch? Und dann gewinnt Ihr Trieb gegen meine intellektuelle Kapazität. Ja, er setzt sich durch gegen meine künstlerische Qualität. Setzt sich Ihr Pissdrang durch. Das müssen Sie sich mal vorstellen, mit wem ich hier im Wettbewerb bin. Es ist doch lächerlich, dass ich gegen Mittelstrahle ankämpfe. Ja. Also dann habe ich überlegt, jetzt machen wir es anders, jetzt werde ich Seelenheiler. Also jetzt werde ich jemand, der den Leuten was Gutes tut und sich nicht über sie stellt. Deswegen lassen Sie sich ein bisschen ein, ich will ein bisschen in Ihnen rumwühlen. Wir tun jetzt so, als hätten wir eine Veranstaltung, Sie hätten 3.000 Euro bezahlt, Krebs im Endstadium und Sie würden sich nur noch danach sehnen, dass ich komme und Sie heile. Und ich bin hier, ich werde Sie heilen. Ich bin, das versichere ich Ihnen, ein spirituelles Wesen. Sie glauben das nicht, Sie halten das jetzt für Teil eines Theaterstücks, dass ich sage, ich meine das wirklich. Ich bin ein spirituelles Wesen. Und während Sie mich hier sehen, passiert etwas in Ihnen. Eine Deformation. Sie verwandeln sich in einen Honk. Und übernehmen Teile von mir, weil Sie sich mit mir identifizieren, was Ihre verdammte, verfickte Pflicht ist. Sie müssen sich mit mir identifizieren, weil A, ich bin Ausländer und fühle mich sofort diskriminiert, wenn Sie es nicht tun. Und B, Sie können mich am Arsch lecken, wenn Sie es nicht tun. Gut, oder? War das nicht eine schöne Kurve? Haben Sie nicht... damit gerechnet? Also es ist folgendes Experiment. Ich habe das überlegt im letzten Jahr. Man müsste eigentlich noch mal eine Stufe weitergehen. Und da gab es den ganzen Krieg noch nicht und Corona war noch so ein Ansatz. Man müsste die Leute nicht bei sich belassen und mit ihnen einen schönen Abend verbringen, sondern man müsste richtig unangenehm werden, so dass die Leute die Angst, die sie ohnehin schon haben, kanalisieren können und auf mich übertragen. Mich zum Stellvertreter ihrer unverarbeiteten Ängste machen. Das ist eine schöne Idee. Ich finde, sie könnte auch funktionieren. Aber es scheitert am Publikum. Weil das Publikum ist halt genau das, was ich gesagt habe. Eine Ansammlung von Arschlöchern. Das ist überall auf der ganzen Welt. Und es ist nicht nur Publikum. Es sind Menschen, die einen sehen und beurteilen und bewerten, womit wir eigentlich beim Kernpunkt des Abends wären. Das kann ich direkt vorwegnehmen, damit wir nicht lange 2 Stunden brauchen, um es als Conclusio am Ende stehen zu lassen. Das können wir direkt vorwegnehmen, damit wir mit dieser Conclusio durch den ganzen Abend kommen. Wir sind so verseucht durch die Ideologien, die uns seit Jahrzehnten bestimmen, dass wir glauben, wir wären kleine Könige auf einem Thron. Ja? Wir sind vom Kapitalismus verseucht, weil wir glauben, mit der Kohle, die wir haben, uns alles leisten zu können. Sogar die Frechheit, über andere Menschen und Schicksale hinwegzusehen und hinwegzugehen. Ja, wir sind durch und durch verseucht. Unser gesamtes Verhalten, unsere gesamten Gedanken sind nichts anderes als Müll. Weil andere uns mit diesem Müll füttern und unser Kopf habba, diesen Müll frisst und verarbeitet, um ihn dann wieder irgendwann an irgendeiner Tankstelle als Ware zu kaufen. Ja? Für teures Geld. Jetzt merken wir, wo wir mit unserer Konsumgeilheit gelandet sind. An der Grenze unserer Möglichkeiten. Der Sprit kostet plötzlich so viel. Oh! Ja, und sie fallen drauf rein und denken, ja, weil der Krieg ist. Nein, das hat damit nichts zu tun. Weil irgendwelche arabischen Arschlöcher wissen, dass Krieg ist. Ja, das ist der Unterschied. Und sagen, jetzt machen wir einfach den Ölpreis teurer, weil die Leute haben sowieso Angst und dann kaufen sie diesen Scheiß, statt zu Fuß zu gehen. Ja. Viele Dinge, die ich Ihnen heute erkläre, werden Ihnen sehr evaluiert vorkommen und Sie werden sagen, naja, könnte sein, könnte auch nicht sein, vielleicht ist er auch paranoid, vielleicht bin ich es auch. Aber lassen Sie es an sich ran, weil am Ende werden wir vielleicht gemeinsam den Irrsinn dieser Welt verstehen und Spaß daran haben, unterzugehen. Nach dieser Vorstellung werden Sie sich nach einem Atomangriff sehnen. Das ist mein Ziel. Das ist mein Ziel. Dass Sie sagen, gib die Bomben, Hauptsache der Türk ist weg. Naja, fangen wir mal an mit einer Situationsbeschreibung. Und dann vielleicht mit ein paar kleinen Erklärungen. Ich muss sie ja jetzt auch ein bisschen ziehen, so in mein Gedankenkonstrukt, damit sie sich von mir beeinflussen lassen. So ist das ja in Sekten. Habe ich Insekten gesagt? Es hörte sich an wie Insekten, aber ich meinte eigentlich Insekten. Also getrennt. Nutte. Corona war schon so ein Ding. Da hat sich da die Welt in 2 Teile geteilt. Die eine Hälfte, die gesagt hat, ist mir egal, ich habe gute Abwehrkräfte, ich nehme Vitamin C und Vitamin D und wenn ich es kriege, dann harmlos. Und dann, ich habe es unterschätzt, ich habe es unterschätzt. Und die andere Hälfte, die gesagt hat, ganz schlimm, ist ganz schlimm, Hörchen. War es das jetzt? Da gab es nur 2 Möglichkeiten. Gab nichts dazwischen. Man konnte auch, also jetzt hier in Liechtenstein, ich weiß ja nicht, wie ihr Gesundheitsminister heißt. Habe ich gesagt, Liechtenstein hat einen Gesundheitsminister? Liechtenstein hat ja gerade mal ein Fußballstadion. Obwohl... 2-0? Nicht schlecht, Herr Specht. Das haben wir Türken seinerzeit noch nicht mal geschafft. Die Liechtensteiner sind immer noch die besseren Türken. Jedenfalls im Kampf gegen die Deutschen. Wir haben ja einen Gesundheitsminister, Karl Lauterbach. Kennen Sie wahrscheinlich. Ich würde sagen, ein Psychopath. Das Lustige ist, jetzt werden Sie denken, das ist Spaß. Ich kenne die alle. Ich kenne die persönlich. Also mittlerweile bin ich so weit gekommen in meinem Leben, dass ich einen Großteil der Knallchargen, die uns in Deutschland regieren, persönlich kenne. Aber es ändert nichts daran, dass die Arschlöcher bleiben. Und zwar mir bekannte Arschlöcher. Der Lauterbach zum Beispiel ist ein Alkoholiker. Der säuft nachts und dann schreibt er, ich warne vor eine noch schlimmere Covid-Variante, die kommt und dann wäre schon, wenn wir alle sterben, 500 Tote. Und dann warne ich nochmal vor der nächsten Variante und dann auch, bevor ich hier schlafe, ne? Scholz, Alkoholiker. Auch. Der hat eine Fahne wie beim Schützenfest. Ja? Aber Merkel auch. Alkoholikerin. Auch. Sitzt immer im Kassambalis in Berlin, Grollmannstraße 31, in der Ecke rechts. Also klar. Dann immer erst Fläschchen Rotwein. Schuppidibuppi. Kleine Cognacs hinterher. Schwupp. Und dann ab ins EU-Parlament. Der Laien an der Muschi fummeln. Ich kenne die alle. Ich kenne die alle. Gauck, ein Alkoholiker vor dem Herrn. Ja, Gauck, Bundespresseball vor 3 Jahren, war ich bei ihm im größten Saal im Adlon, wo nur die Crème de la Crème sitzen darf. Also ich. Im Smoking, hab Fotos von mir machen lassen, von den bekanntesten Fotografen der Welt. Und da kam Gauck zu mir an den Tisch, Sie werden es nicht glauben, aber ich habe ein Foto davon. Ja, und hat gesagt, und jene tanzen? Da habe ich gesagt, bin ich schwul oder was? Nutte. Und dann bin ich eingeladen worden in Schloss Bellevue zu einer Zeremonie, Einbürgerung ausländischer Mitbürger. Also seinerzeit ausländischer, jetzt Deutscher. Bei mir war das so, als ich 1992 mutiert bin vom Türken zum Deutschen, gab es so eine Übergangsphase, wo ich noch eine Chimäre war. Also halb Türk, halb Deutsch. Doppelte Staatsbürgerschaft nannte man das. Hatte ich damals noch, weil ich noch ein bisschen türkisch war. Und so, komm Deutschland, Fiki Fiki. Und die andere Hälfte war schon deutsch. Die war schon. Jetzt war das Problem, dass ich in beiden Ländern wehrpflichtig war. Also in Deutschland, als ich dann eingebürgert werden sollte, bekam ich einen Erfassungsbescheid. Und in der Türkei, da war das mit Geburt schon klar, dass ich irgendwann mal zum Militär muss. Und als ich dann eingebürgert wurde, musste ich doppelt gemoppelt zum Militär. Bei den Deutschen, da war es so knapp vor, ich muss nicht mehr. Ich hatte so einen Monat Zeit, das rauszuzögern. Und dann habe ich gesagt, ich kann nicht, ich bin schwul, ich nehme Drogen, ich habe Depressionen. Und da gibt der deutsche Bürokrat schnell klein bei, weil er weiß ja um den Zustand seiner Truppe und noch so einen will er nicht haben. Aber die Ukrainer unterstützen. Das haben wir gerne. Mit Helmen. Wir schicken euch ein paar Helme. Die Soldaten, die lassen wir zu Hause. Die Helme könnt ihr behalten. Ja. Naja, und dann habe ich mich gerettet und musste nicht in Deutschland, aber in der Türkei musste ich. Und in der Türkei wird man nicht aus der türkischen Staatsbürgerschaft entlassen, solange man nicht den Wehrdienst geleistet hat. Das ist Staatsbürgerpflicht. Und dann habe ich gelesen, es würde gegen die Genfer Konvention verstoßen, dass man seine Staatsbürger nicht aus der Staatsbürgerschaft entlässt, bloß weil sie ihren Wehrdienst nicht gemacht haben. Und dann bin ich ins türkische Generalkonsulat nach Düsseldorf und habe gesagt, ich habe gehört, es würde gegen die Genfer Konvention verstoßen, wenn ich nicht entlassen werde, nur damit ich meinen Wehrdienst machen soll. Und dann hat der Beamte gesagt, in einer sehr türkischen Art und Weise, es war aber wahr und ich bin dann entlassen worden aus der türkischen Staatsbürgerschaft mit einer Frist von 3 Monaten. Jetzt bin ich doppelter Staatsbürger geworden und Sie erinnern sich, wir waren ja eben noch bei Gauk. Der Bogen schließt sich. Schön, dass Sie so geduldig waren. Sehr schön, dass Sie so geduldig waren. Das ist nicht normal. Viele werden dann ungeduldig und zücken schon ihr Handy und sagen, wo soll denn das Eichchen erzählen, das ist die geheime Tunde. Aber Sie waren so geduldig. So geduldig. Das ist aber fein. Also ich war da doppelter Staatsbürger und dann habe ich einen Brief bekommen von der Stadtverwaltung Neuss, der Stadt, die 5-mal größer ist als Gesamtliechtenstein, in dem stand, wir laden Sie ein zu einer Zeremonie, zu einer Einbürgerungszeremonie. Aber weil Sie noch doppelter Staatsbürger sind, bekommen Sie, anders als alle anderen, die sich entscheiden, deutsch zu sein, kein Glas Sekt. Da habe ich lange gezögert. Und hab's dann akzeptiert. Als ich dann im Schloss Bellevue war und der besoffene Gauk zu mir kam, da habe ich gesagt, Herr Gauk, ich muss Ihnen eine Geschichte erzählen. Also ich war seinerzeit doppelter Staatsbürger. Weil in der Türkei ist es so, man wird nicht entlassen von der Staatsbürgerschaft, solange man nicht seinen Wehrdienst gemacht hat. Und dann bin ich, als ich Deutscher wurde, erfasst worden und wurde 2-mal wehrpflichtig. Soll ich die ganze Geschichte nochmal erzählen? Einfach so, um sie zu ärgern und so, dass sie denken, boah, Alter, jetzt schindet der echt ein bisschen Zeit. Und da habe ich gesagt, und wissen Sie, Herr Gauk, ich habe damals dieses Glas Sekt, das habe ich nicht bekommen. Können Sie mir bitte? Und dann hat er gesagt, ja, natürlich. Und dann ist er gegangen und hat mir ein Glas Sekt geholt, mir in die Hand gegeben und gesagt, herzlich willkommen in der Bundesrepublik Deutschland. Ist das nicht eine geile Rache? Das ist eine wahre Geschichte. Ich weiß gar nicht, warum ich Ihnen die erzähle. Weil wir sind ja noch am Anfang des Programms und ich habe jetzt schon eine Geschichte erzählt, die eine halbe Stunde lang geht und gar nichts mit dem Programm zu tun hat. Weil ich wollte Ihnen ja etwas über den Zustand unserer Gesellschaft sagen. Corona. Und die Zweiteilung in Ja und Nein, Schwarz und Weiß, Für oder Gegen. Und die vielen Politiker, die darüber reden und im Grunde genommen Alkoholiker sind. Corona hat uns irgendwie verseucht, weil es mit etwas spielt, mit dem wir schon lange nicht umgehen können. Mit unserer Urangst davor, dass eines Tages wir dran sein könnten. Uns trifft es besonders hart, uns hier in der westlichen Welt, in der wir schon lange daran gewöhnt waren, dass andere leiden und wir davon profitieren. Uns trifft es besonders hart, zum ersten Mal vielleicht in unserem Leben existenzielle Angst zu spüren und uns machtlos zu fühlen. Ausgeliefert zu sein und uns darauf verlassen zu müssen, dass irgendeine höhere Instanz uns zur Seite stehen wird, um uns aus diesem Dilemma zu retten. Aber irgendwie hat das Ganze nicht funktioniert. Teilweise hat es funktioniert, weil unsere Verdrängungsmechanismen plötzlich aktiviert wurden. Und wir uns sagen konnten, naja, so schlimm wird es nicht werden. Und das ist ein urmenschlicher Überlebenstrieb, den wir alle brauchen, vergessen zu können und verdrängen zu können. Aber es ist ein urunmenschlicher Überlebenstrieb, wenn wir dabei die anderen übersehen und das Schicksal der anderen ignorieren, die genau das Gleiche wollen wie wir. Nämlich leben in Frieden, vielleicht sogar in Wohlstand oder in Freiheit. Und in dieses Dilemma sind wir geraten vor 2 Jahren, wie in eine Waschtrommel, aus der wir nicht mehr rauskommen, die sich immer schneller dreht. Und gerade am Ende, als ein kleiner Lichtschweif am Horizont zu erkennen war, da kam etwas, was noch viel schlimmer ist. Krieg. In der Ukraine. Und wir haben in der Panik, in der wir ohnehin schon waren, gedacht, alles holt uns ein. Alles, wovor wir weggelaufen sind, holt uns ein. Die Ängste davor, dass unsere Existenz bedroht ist und unser Leben, das plötzlich so fragil geworden ist, dass es in jeder Sekunde zusammenbrechen könnte. Alles holt uns ein. Und woran halten wir uns fest? An denen, die Verantwortung für uns haben? Schon längst nicht mehr. An uns selbst, die wir die Verantwortung oft abgegeben haben, an andere? Schon längst nicht mehr. An unsichtbare Instanzen, an Künstler, die auf der Bühne stehen und sich als Seelenheiler ausgeben? Vielleicht, vielleicht auch nicht. An das Diffuse, an die Ungewissheit, an das Schicksal, an die Moral, an die Ethik, an den Glauben, an Gott? Krieg ist anders. Krieg ist nicht wie Corona. Krieg ist Chaos. Und ich habe es Ihnen eben gesagt und es treibt mich um. Das ist nicht der erste und nicht der letzte Krieg, den wir erleben. Es ist ein anderer Krieg. Aber nicht anders als Kriege, die wir schon erlebt haben. Wenn heute Menschen darüber sprechen, dass mitten in Europa Zivilbevölkerung bombardiert wird, dann muss man sie daran erinnern, dass das schon mal der Fall war. Und nicht nur einmal, aber einmal besonders, nämlich in Serbien. Und komischerweise auch unter der Führung einer rot-grünen Bundesregierung, die sich als Pazifisten ausgeben. Und jetzt schon wieder kurz davor sind, an einem Krieg beteiligt zu sein. Mindestens indirekt, indem sie Waffenlieferungen fordern oder fördern. Ich will nicht in einen Whataboutism geraten, indem man das eine gegen das andere aufwiegt. Das wäre zu simpel. Aber ich will uns alle daran erinnern, dass wir sehr ungleiche Maßstäbe haben. Wenn wir uns heute plötzlich gegen etwas engagieren, wogegen wir uns die letzten 50 Jahre immer jeden Tag hätten engagieren müssen. Gegen Ungerechtigkeit auf der Welt. Gegen Not, Elend, gegen Hunger und Leid. Für Menschen, die vor Kriegen flüchten. Auf Schlauchbooten übers Mittelmeer. Oder durch irgendwelche Routen. Bei Wind, bei Kälte, bei Regen, bei Schnee. Und wie oft haben wir das nicht getan? Noch vor wenigen Monaten haben wir es dort nicht getan, wo wir es heute tun. An der weißrussischen Grenze. Als der weißrussische Diktator Lukaschenko Europa damit erpressen wollte, dass er Flüchtlingsströme an die Grenze manövriert hat. Und was haben wir gemacht? Entschuldigen Sie, wenn ich wir sage, ich beziehe mich immer mit ein und Sie auch, weil wir alle beteiligt sind, weil wir es ignoriert haben, weil wir Teil eines Systems ist, das nur dadurch funktioniert, dass man uns zu kleinen Marionetten macht, in denen wir, als die wir dann funktionieren. Wir haben es ignoriert. Und natürlich wird man die Zusammenhänge der Weltgeschichte an einem solchen Abend nicht verstehen. Man kann sie auch nicht erklären. Sie sind vielleicht sogar klüger als ich und können es besser erklären. Ich kann Ihnen nur das sagen, was ich weiß. Und ich kann Ihnen nur versichern, dass ich nichts weiß, um etwas zu behaupten. Und ich stehe auch auf keiner Seite, doch ich stehe nur auf einer Seite, auf der des Friedens, der der Menschlichkeit, der der Empathie und der Anteilnahme, der der Liebe und nicht der des Hasses. Und ich kann Ihnen sagen, viele Dinge, die ich erlebt habe in meinem bisher kurzen Leben, die sind sehr eindeutig. Und vieles, was heute passiert, auch in der Ukraine und was diesen Krieg verursacht, ist durchschaubar. Dass die Europäer nämlich die ukrainischen Menschen verraten, weil sie ihnen falsche Hoffnung gemacht haben. 2014, als sie auf den Maidan gegangen sind und demonstriert haben, da hat man ihnen eine Belohnung versprochen, nämlich EU-Mitglied werden zu können oder Teil der NATO zu sein oder mindestens in einem westlichen Bündnis zu sein, das sie schützt vor dem Einfluss der Russen, die natürlich nicht nachgeben werden, weil die Ukraine schon immer als Teil Russlands angesehen wurde. Wie idiotisch und wie bekloppt muss man also gewesen sein, um diesen Menschen diese Hoffnung zu machen? Und wie hinterhältig ist man jetzt, wenn man ihnen auf der einen Seite sagt, ja, wir unterstützen euch, wir machen unsere Facebook-Profilbilder blau und gelb, aber in den Krieg treten wir nicht mit ein, weil da haben wir Schiss um unseren eigenen Arsch. Dann seid doch konsequent. Dann zieht doch in den Krieg und traut euch. Riskiert doch einen Atomkrieg, wenn ihr so mutig seid. Oder haltet die Schnauze und macht den Leuten nicht falsche Hoffnungen. Und verkauft ihnen nicht noch mehr Waffen und verlängert diesen Krieg, sondern setzt euch für Frieden ein, ein für alle Mal. Und sprecht miteinander. Ich weiß, Putin mag ein Verrückter sein, aber er ist ein hochintelligenter Verrückter. Und das sind die Schlimmsten. Wenn es ein normaler Idiot wäre wie Trump, könnte man ja noch hoffen, dass er über seine eigenen Lügen stolpert. Aber Putin war Agent. Der kann viele Sprachen. Der durchschaut die Weltpolitik. Und er ist mehr als einmal düpiert worden von denjenigen, die jetzt so tun, als wären sie auf der richtigen Seite. Auf dem G7-Gipfel in Elmau, wo man ihn einfach ausgeschlossen hat. In Turin, wo er an einem Katzentisch alleine saß. Glauben Sie, so ein Typ, voll mit Testosteron, lässt das mit sich machen, ohne dass er irgendwann durchknallt und sagt, ich fick euch jetzt alle? Ich hätte es nicht gemacht. Oder ich hätte es wie die Amis gemacht. Einfach gelogen. Der hat ABC-Waffen. Wir schicken unsere Kontrolleure da rein. Und egal, ob sie was finden oder nicht, wir schicken die Bomber hinterher. Ich bin ausgesprochener Anti-Amerikanist, Sie merken es. Weil die Amerikaner nichts anderes sind als die Verkörperung des Imperialismus der Neuzeit. Überall, alles haben sie schon bombardiert. Ob es Korea war oder ob es in Kuba war, ob es im Irak war oder ob sie den seltsamen arabischen Frühling initiiert haben und den Menschen versprochen haben, dass sie frei sein könnten, wenn sie sich gegen ihre Diktatoren und Usurpatoren auflehnen. Und was ist passiert? Sie haben sie genauso im Stich gelassen, wie sie jetzt die Menschen in der Ukraine im Stich lassen. In Ägypten, da haben die Menschen demonstriert auf dem Tahrirplatz. Wofür? Dass Mursi kam, einer von den Islambrüdern, ein noch schlimmerer Diktator als alle anderen vor ihm. Und dann haben sie ihn wieder absetzen lassen. Indirekt, damit Sisi kommt, der kein besserer Diktator ist als alle anderen, die vor ihm waren. Und jetzt ist Ägypten dort, wo es vorher war. Syrien ist komplett im Arsch. Warum? Warum? I don't know, warum? Eines der kulturreichsten Länder der Welt mit einer Akademikerquote von 29% im Vergleich zu Deutschland mit 23%, also ein hochintellektuelles, gebildetes Volk, in den Ruin gebombt, in unmittelbarer Nähe, in 4000 Kilometer Luftlinie von uns entfernt. Und das seit Jahren. Und wir mit unserem fetten Arsch sitzen in so einem Theater, lassen uns von den dicklichen Türken unterhalten und sagen, ja, werden Sie da nicht auch wütend? Fühlen Sie sich da nicht auch ein bisschen machtlos? Denken Sie da nicht auch irgendwie, fühle ich mich verarscht? Was soll ich denn machen? Tja, was soll ich denn machen, ist die beste Frage des Abends. Nach Liechtenstein fahren. Spielen. Sprechen. Auf die Bühne gehen, sich zeigen, seine Meinung sagen, aushalten, dass andere andere Meinungen haben. Ausdauer und Weitblick und Werte, so schlimm das auch klingt, innere Werte, die als Maßstab dienen dafür, dass man sich weder in die eine noch in die andere Richtung treiben lässt. Keiner von denen sein, die meinen, alles richtig zu machen. Wir alle machen Fehler, niemand ist verantwortlich. Aber wir können uns dessen bewusst sein. Und dann sind wir auf dem besten Wege, diese Fehler nicht mehr zu machen. Zum Beispiel unser Konsumverhalten, mit dem wir die ganze Zeit konfrontiert werden während all dieser Krisen. Es geht uns nicht nur um die existenzielle Angst, dass die Welt untergehen könnte. Es geht uns um die viel banalere Angst, dass wir kein Klopapier mehr haben, uns um den Arsch abzuwischen. Oder kein Mehl, um Brot zu backen. Oder kein Benzin, um mit dem Auto 5-mal im Kreis von Vaduzfotze nach Schaan zu fahren. Geht um ganz primitive Dinge. War auch bei Corona so. Das Erste, was die Leute wieder wollten, nachdem sie erkannt haben, dass die Gefahr gar nicht so groß zu sein scheint, wie man dachte, war wieder in den Urlaub zu fliegen. Wir wollen wieder in Urlaub fliegen. Ihr habt nichts Besseres zu tun, als an Urlaub zu denken, wo man euch vorher gesagt hat, es gibt eine Krankheit, die so gefährlich ist, dass Menschen daran sterben. So ist euer Kurzzeitgedächtnis. Nein, es ist so. Es ist normal. Wir alle sind so. Ich doch auch. Meinen Sie, ich komme hier hin aus Gutmütigkeit? Glauben Sie, ich bin hier, weil ich irgendeinen von Ihnen persönlich kennenlernen will? Ich krieg viel Geld. Und dann gehe ich tanken. Das ist der wahre Grund. Natürlich nicht. Glauben Sie nicht alles, was ich sage. Ich komme hier hin, weil es mir ein Bedürfnis ist. Weil ich den ganzen Tag und die ganze Nacht nur an Sie gedacht habe. Was meinen Sie, warum ich so aggressiv bin? Ich habe hehre Motive. Ich sitze in der Umkleide und denke darüber nach, wie ich die Menschheit verändern kann. Nein, ich denke wirklich darüber nach, ob Kunst überhaupt etwas bewirken kann. Und meine Antwort ist nein. Und es hat es noch nie getan und das wird es auch nie tun. Kunst ist nicht dafür da, die Welt zu verändern. Kunst kann nur den Künstler verändern. Und das ist mein Anliegen. Mich durch Sie zu heilen. Sie sind meine Therapeuten, verstehen Sie? Sie zahlen Geld dafür, dass ich gesund nach Hause fahren kann. Das hat überhaupt nichts mit Nutte zu tun. Das ist einfach nur ein wunderbarer Deal. Das ist ein Ausdruck Ihrer Menschlichkeit. Dass Sie heute Abend nach Hause fahren können und sagen, ich habe was Gutes getan. Ich habe für 40 Schweizer Franken einen Türken geheilt. Und das können Sie sich auf die Fahne schreiben. Die können Sie auch gerne blau-gelb machen. Mir ist scheißegal. Hauptsache die Kohle ist hier. Soweit das Intro. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Freut mich sehr. Ich habe heute ein Programm von 10 Stunden vorbereitet. Wer fand es bisher gut? Wer kann mal klatschen, wer es gut fand bisher? Wer fand es denn scheiße? Können die, die jetzt geklatscht haben, dass sie es gut fanden, denen, die jetzt gerade gesagt haben, dass sie es scheiße fanden, richtig einen auf die Fresse geben? Ehrlich sein, das ist eine gute Idee. Wissen Sie, ich bin jetzt mal ein bisschen ehrlich zu Ihnen. Es ist seit 2 Jahren nicht leicht. Also für jetzt hört sich das ein bisschen an wie Mi, wie man jetzt im Internet schreibt. Für Künstler ist es nicht leicht. Für mich vielleicht ja, ich habe ja das Privileg, dass ich etwas bekannter bin und ich kann irgendwo hinfahren und dann kommen immer irgendwelche Leute. Ob das die richtigen sind, ist eine andere Frage. Aber ich will ja ehrlich sein zu Ihnen. Ich will ja jetzt durch und durch ehrlich sein. Ich will mich ja jetzt vor Ihnen entblättern. Diese Sorge, die hat mich wirklich umgetrieben in den letzten 2 Jahren. Und zwar nicht nur wegen mir. Wie gesagt, ich werde das irgendwie überleben. sondern auch vor allem, weil viele Kollegen es nicht geschafft haben und heute sehr darunter leiden. Ich spreche fast jeden Tag mit Kollegen, die sagen, sie könnten nicht mehr auf Tour, sie wüssten nicht, was sie tun sollen, ihnen fehlt das Lebenselixier. Denn das, was wir Künstler brauchen, das ist ja, dass sie kommen. Und auch wenn ich nur damit kokettiere, dass ich sie nicht mag oder dass sie Arschlöcher sind, so bin ich doch auf sie angewiesen. Mindestens darauf, dass sie Arschlöcher sind. Und dass das nicht mehr funktioniert, hat sehr viel damit zu tun, dass sich durch die Corona-Krise die Prioritäten in unserer Gesellschaft verlagert haben. Wir haben gemerkt, was wir brauchen und worauf wir verzichten können. Und tatsächlich war das, was ich eben gesagt habe, wahr. Das Erste, worauf wir nicht verzichten wollten, war der Luxus, in den Urlaub zu fahren oder wieder zu konsumieren oder irgendwelche Dinge zu tun, die im ersten Augenblick unwichtig erscheinen, aber doch zentral sind in unserem Leben. Kontakt mit anderen Menschen zu haben, in eine Kneipe zu gehen, im Restaurant zu sitzen oder sich nur zu spüren durch die Anwesenheit des anderen. Und da ist das Theater, da ist die Kultur, da ist das, was wir machen, zwar ein ganz wesentliches Element, ein Baustein in unserer gesellschaftlichen, aufgeschlossenen, modernen Konstitution, aber es ist etwas, was abstrakt bleibt, etwas, was wir gar nicht fühlen und spüren, wenn es uns nicht irgendwann fehlen würde. Und wann merken wir, dass es uns fehlt? Dann nämlich, wenn in solchen Situationen wie jetzt, gerade wenn wir über Krieg sprechen, gerade wenn wir über Krisen der Gesellschaft sprechen, irgendetwas Vermittelndes zwischen uns und dem steht, was wir erleben. Und das ist die Funktion. Das ist die Funktion der Kultur, das ist die Funktion der Kunst, zu vermitteln zwischen Menschen. Eine Sprache zu sprechen, die andere nicht sprechen. Eine Gefühlssprache zu sprechen. So wie das die Musik tut, so wie das der Schauspieler tut, der auf der Bühne steht, so wie das der Maler macht, der vor der Leinwand steht. Aber dieser Wert, von dem ich spreche, der für mich enorm ist, der scheint für viele andere Menschen verzichtbar zu sein. Und das schmerzt. Und das ist eine Aufgabe, die uns jetzt in den nächsten Jahren bevorsteht, das wieder bewusst zu machen, dafür wieder zu kämpfen und uns einzusetzen. Ich habe in den letzten Tagen oft darüber nachgedacht, ob es als Künstler eine Möglichkeit gäbe, in solchen Konflikten, wie sie jetzt gerade in der Ukraine stattfinden, in irgendeiner Form Einfluss zu nehmen. Und ich habe überlegt, eigentlich müsste man dort Konzerte geben, in Kiew oder sonst wo. Eigentlich müsste man dort über große Lautsprecher Musik abspielen oder Theaterstücke aufführen oder vielleicht sogar in Moskau oder sonst wo irgendwelche künstlerischen Darbietungen bringen, weil sie jenseits sind von dem, was wir oft sehr rational und unemotional besprechen. Aber das ist ein romantischer Gedanke, der funktioniert nicht. Gerade im Krieg funktioniert er nicht, weil die Menschen Besseres zu tun haben, als sich Konzerte anzuhören. Sie sind nämlich in Bunkern und hören die Bomben oben fallen. Die Situation, in der wir sind, ist nicht leicht. Also nicht nur für uns Künstler, sondern auch für Sie. Ich weiß nicht, ob Sie Künstler sind oder ob Sie Zuschauer sein wollen. Ob Sie vielleicht partiell denken, Sie könnten sich mit dem Künstlerdasein identifizieren. Oder ob Sie glauben, Sie sind etwas ganz anderes. Es ist egal, wir alle sind in dieser Situation und wir alle müssen versuchen, aus dieser Situation das Beste zu machen. Das Beste, was ist das Beste? Hoffnung, Zuversicht wäre das Beste. Liebe ist das Allerbeste, was es gibt. Liebe ist aber ein Wort, mit dem man heute wenig erreichen kann. Wenn ich Liebe sage, klingt das schon fast kitschig. Wir wissen schon fast gar nicht mehr, was Liebe ist, weil wir es ganz selten nur spüren. Vielleicht unter unseresgleichen, in unseren Familien, mit den Menschen, um die wir uns Sorgen machen, die wir begehren, in die wir verliebt sind. Aber Liebe, die jenseits ist von dem, was Verbindlichkeit bedeutet und die nicht daraus entsteht, dass man in irgendeiner Form sich verpflichtet fühlt oder verwandt ist mit jemandem, sondern einfach, weil man etwas sendet, was man empfangen will, das ist heute sehr selten geworden. Und das könnte auch eine Aufgabe der Kunst sein in dieser Krisensituation, das wieder zu entdecken und abzulassen von den vielen Rollenbildern und den Behauptungen, die man machen muss, um Menschen manchmal in die Irre zu führen und mit ihnen Dinge zu erreichen, die man viel leichter erreichen könnte, wenn man sie direkt ansprechen würde. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, wenn ich jetzt ein bisschen ehrlich bin zu Ihnen, weil das direkter ist als alles andere, was ich Ihnen vorspielen kann. Was mich umtreibt, ist eben nicht nur die Frage danach, was wir tun können, sondern auch die Frage danach, wie Dinge entstanden sind und was die Realität ist, in der wir leben. Und meine Realität, vielleicht kann ich Ihnen einen Teil davon heute erzählen, ist anders als das, was Sie sehen. Es ist eine Realität voller Widersprüche und Widerstand. Es ist ein ewiger, langer Kampf, den ich führe seit über 30 Jahren um Identität, um Selbstbehauptung, um die Geister, die ich in mir habe, zu besiegen und vielleicht irgendwann andere Ideale zu finden. Jetzt werden Sie sagen, welche Geister sind das? Ist er verrückt? Ist er durchgedreht? Mit wem kämpft er und warum überhaupt? Es gibt viele Geister, die einen verfolgen, wenn man es sich zur Aufgabe gemacht hat, sich vor anderen zu entblößen oder sein Inneres nach außen zu stülpen. Manche Geister sind verlockende Geister, die sagen, wir versprechen dir Erfolg und wir versprechen dir Anerkennung. Wir versprechen dir einen gesellschaftlichen Status. Wir versprechen dir, dass du wohlhabend sein kannst und dir alles leisten kannst, was du willst, wenn du nur das tust, was wir von dir verlangen. Und das ist schon der erste schwierige Moment, an dem man sich entscheiden muss, ob man in diese oder in diese Richtung geht. Ich musste das immer, ganz oft in meinem Leben musste ich mich entscheiden. Schon als ich auf die Welt gekommen bin, stand ich vor der Entscheidung, sagen zu müssen, ob ich Türke oder Deutscher bin. Ich habe Ihnen erzählt, dass diese Entscheidung dann irgendwann aus einem ganz pragmatischen Grund gefallen ist. Aber es ging dann weiter. Bin ich dies oder das oder tue ich dies oder das, um etwas zu sein, was ich vielleicht gar nicht sein will? Die Anerkennung, von der ich gesprochen habe, die ist eine Droge. Wenn Sie die einmal konsumiert haben, dann werden Sie süchtig danach. Und dann können Sie gar nicht ablassen davon. Der Applaus jeden Abend, der Zuspruch, den Sie bekommen, die vielen lachenden Gesichter, die Ihnen sagen, das war ganz, ganz, ganz, ganz toll. Das können Sie alles vergessen in dem Moment, in dem Sie alleine sind und sich einsam fühlen. Und niemand da ist, der Ihnen applaudiert, wenn Sie in Ihrer Depression versinken und nicht stattfinden. Weil das, was Sie zu sagen haben, niemanden erreicht. Und das musste ich lernen, mir selbst zu genügen, nicht nur auf Bühnen zu gehen und Applaus zu ernten, sondern mir selbst auch irgendwann mal zuzusprechen und zu sagen, mach es für dich. Deswegen habe ich Ihnen eben auch gesagt, der Künstler tut es für sich und nicht für das Publikum. Der Maler malt das Bild nicht, damit es gesehen wird, sondern er malt es, damit er es malen kann. Und das ist die wichtigste Aufgabe, die wir Künstler haben, auch bei uns zu bleiben und es nicht nur für sie zu tun, weil wir keine Dienstleister sind. Weil wir nicht ihre Angestellten sind und auch nicht dafür da sind, etwas für sie zu tun, sondern weil sie die Möglichkeit haben, es mit uns gemeinsam zu erleben. Und dann zwischen uns sich etwas trifft, das ich im Zweifelsfall Liebe nennen kann. Aus Übertragung entsteht es ganz oft. Und das merken Sie ja im Moment. Etwas überträgt sich zwischen uns und das ist Gold wert. Das ist gerade in dieser Zeit noch viel mehr wert, als es vorher war. Immer wenn ich auf der Bühne bin, habe ich das Gefühl, ich muss versuchen, die Zeit anzuhalten. Ich muss versuchen, diesen besonderen Moment, den wir jetzt erleben, einzufrieren, weil er ein Punkt ist in einem langen, langen, langen Leben, an den man sich erinnern will. So wie ich es ganz am Anfang gesagt habe, ich will etwas tun, woran ich mich gemeinsam mit Ihnen erinnern kann. In 2, in 3, in 4, in 5 Jahren, unser ganzes Leben lang. Und das ist wunderschön, das ist etwas sehr, sehr Wertvolles. Das ist das, was ich Liebe nenne. Das ist das, was ich Übertragung nenne, Transzendenz. Das, was zwischen Menschen entstehen kann und das, wenn es entsteht, eine ganz eigene Kraft hat, die jenseits ist von Gut und Böse. Jeden Abend das zu versuchen und manchmal es nicht versuchen zu dürfen, weil die Umstände einen dazu zwingen, ist eine gewisse Form von Ausgeliefertsein. Als wir die Tourneen abgesagt haben in den letzten beiden Jahren, und es war 4-mal der Fall, dass ich Tourneen absagen musste, da habe ich mich wie amputiert gefühlt. So als hätte man mir irgendein Gliedmaßen abgehackt und habe gemerkt, wie sehr es mir fehlt, auf die Bühne zu gehen und vor Menschen zu stehen und zu sprechen, mich zu veräußern oder in irgendeiner Form mitzuteilen. Aber daraus ist etwas anderes entstanden, etwas Unsichtbares, und viele neue Erkenntnisse habe ich daraus gewinnen können. Manche, die mich sehr frustrieren und die mich sehr mutlos machen und hoffnungslos. Andere, die mich motivieren und anspornen und fast schon wütend anspornen. Ich habe Ihnen gesagt, dass ich mich mittlerweile sehr darüber ärgere, wie Menschen urteilen, wie schnell sie urteilen im Internet, in dem wir die Möglichkeit haben, anonym zu sein und unseren schlechtesten Seiten Ausdruck zu geben. Unmittelbar zu sein, ungerecht zu sein, Menschen zu beschimpfen oder über sie hinwegzugehen, als wären sie nur irgendetwas und nicht Menschen. Und ich habe oft überlegt, ob ich das vielleicht zu sehr wahrnehme, weil ich so etwas wie einen Verstärker auf meinem Kopf habe, der die Geräusche sehr laut sein lässt und die Bewegungen sehr ausufernd. Aber ich habe festgestellt, dass es nicht so ist, dass es sehr viele andere Menschen gibt, die genauso denken und dass wir irgendwie doch sehr machtlos dieser Situation ausgeliefert zu sein scheinen. Und ich habe angefangen zu forschen, woher das kommt. Ich bin kein Psychologe, ich bin kein Wissenschaftler, ich bin kein Historiker und auch kein Politiker. Ich kann mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, versuchen, mein Leben zu verstehen. Und ich verstehe das Leben so, wie ich es verstehe. Und vielleicht verstehen Sie es ähnlich wie ich. Ich habe das Gefühl, dass wir mit den gewachsenen Möglichkeiten heute nichts anzufangen wissen. Wir leben in einer Zeit, in der wir so viele Möglichkeiten haben wie nie zuvor. Wir können kommunizieren virtuell, wir können Videokonferenzen machen, wir können uns verbinden und verbünden. Wir haben jeder ein Smartphone in der Tasche, was leistungsfähiger ist als jeder Rechner. Aber unser Umgang wird immer primitiver und immer einfacher. Unser Miteinander gleicht dem des Mittelalters. Wir bewerfen uns mit Schlamm und wir beschuldigen uns, wir bezichtigen uns irgendwelcher Dinge, ohne dass wir uns fragen oder miteinander reden. Wir sind sehr kommunikationslos geworden, obwohl wir permanent miteinander kommunizieren. Vielleicht ist das Bild, das ich zu male, auch sehr düster und Sie sagen, nein, in Wirklichkeit ist es gar nicht so. Vielleicht sind Sie Hedonist oder glauben an das Gute im Menschen. Ich bin dabei, den Glauben allmählich zu verlieren. Denn ich hätte das nicht gedacht, dass ich in meinem Leben irgendwann Situationen erleben werde, die so aussichtslos sind, wie sie jetzt scheinen. Ich habe immer gedacht, dass ich zu einer Generation von Menschen gehöre, die Kriege nicht erleben wird. Ich habe immer gedacht, dass so etwas, was uns in den letzten Jahren passiert ist, weit weg zu sein scheint. Oder dass man es in Filmen sieht, Katastrophenfilme, die man sich anschaut, um ein bisschen Koketterie mit der Apokalypse zu erleben. Aber tatsächlich ist es wahr geworden. Das Primitivste in den Menschen funktioniert immer noch am besten. Das Komplizierte, das muss man suchen, obwohl es manchmal das Naheliegendste ist. Zu verstehen ist nicht kompliziert, es scheint nur so. Sich in andere Menschen hineinzuversetzen ist nicht anstrengend, es ist herausfordernd, aber es ist auch bereichernd. Und sich vorzustellen, dass wir Menschen alle die gleichen Bedürfnisse haben und dass wir in denselben Mustern leben und dass wir aus denselben Konstellationen kommen, das ist ein ganz einfacher, schlichter Gedanke, den wir nur an uns ranlassen müssten, um auch die Menschen und die Schicksale dieser Menschen an uns ranzulassen. Ich habe das oft erlebt in meinem Leben und vielleicht ist das ein bisschen pathetisch für Sie, wie es sich anfühlt, wenn man fühlt, wie Menschen sich fühlen. Ich habe seinerzeit zum Beispiel aus Büchern gelesen, von Hitlers Mein Kampf bis zur Sportpalastrede von Josef Goebbels. Und ich habe, um das zu erfahren, was ich dort erzähle, Reisen gemacht. Ich bin in ehemalige Konzentrationslager gefahren. Und das, was ich dort gesehen habe, das, was ich in den Gesprächen mit den Menschen erlebt habe, das hat mich zutiefst bewegt. Das hat in mir einen Auftrag erzeugt. Das hat in mir das, was Sie vielleicht heute als gegen Sie empfunden haben, entstehen lassen, was im Grunde genommen nichts anderes ist als ein Dialog mit mir selbst. Es ist keine Publikumsbeschimpfung oder irgendetwas, was provozieren soll, das wäre zu einfach, sondern es ist ein Diskurs mit einer unsichtbaren Masse von Menschen, die ich gar nicht kenne, die Stellvertreter sind meiner eigenen Meinung in den zahlreichen Variationen, in denen sie ihre eigene Meinung mitgebracht haben. Und das ist sehr fruchtbar. Das sollten Sie sich bewahren. Sie sollten sich in keinem Augenblick von mir überzeugen lassen, schon gar nicht sollten Sie sich verführen lassen. Aber Sie sollten mir glauben, wenn Ihnen das gelingt, dass ich es ernst meine und nicht Schindluder mit Ihnen treibe oder Sie zu irgendetwas veranlassen möchte, was Sie nicht wollen. Sie sind und Sie bleiben freiwillig hier. Und das ist schön, dafür bin ich dankbar, sehr, zutiefst aus meinem Herzen. Und trotzdem frage ich mich, was wir an diesem Abend machen können, und wie wir aus diesem Abend herauskommen, aus dieser Mühle, in die wir geraten sind. Einmal angefangen zu denken, hört es nicht mehr auf. Gibt es überhaupt einen roten Faden an diesem Abend? Gibt es überhaupt etwas, was sich Ihnen übermittelt hat von dem, was ich sage? Außer, dass Sie sagen, naja, ein bisschen durchgeknallt ist er schon. Und ab und zu stimmt es auch, was er sagt. Vielleicht. Ich kann es nicht beurteilen. Ich kenne Sie nicht. Ich kenne keinen von Ihnen. Aber ich spüre Sie. Und ich spüre die Gemeinsamkeiten, die wir haben. Und dem nachzugehen und, wie ich es am Anfang gesagt habe, in ihnen zu wühlen und herauszufinden, wo etwas sein könnte, für das es sich lohnt, es zu berühren. Das ist sehr spannend. Und das macht großen Spaß. Es macht einen auch ein bisschen erhaben. Weil, wissen Sie, ich stehe ja hier über Ihnen. Und in gewisser Weise sind Sie mir ja auch ausgeliefert. Wenn Sie jetzt zum Beispiel sich weigern würden und Sie würden gehen, dann könnte ich Sie schrecklich entblößen und sagen, Sie sind ein kleiner Pisser. Und die anderen würden plötzlich über Sie lachen. Die, die Sie noch für Ihre Freunde gehalten haben, weil Sie in so einer Herde von Gleichgesinnten zu sitzen scheinen, die werden plötzlich zu Ihren Feinden, weil Sie an Ihnen ein Exempel statuiert sehen, was Sie an sich selbst nicht sehen wollen. Es wäre ein interessantes Experiment, oder? Ich reize Sie so lange, bis Sie so wütend sind, dass Sie die Strafe bekommen, die Sie verdienen. Verachtung, Häme, Herablassung. Ich war im letzten Jahr übrigens auch so oft einsam wie noch nie in meinem Leben. Ich weiß nicht, ob Sie das Gefühl der Einsamkeit kennen, dieses Gefühl, das so auf einen drückt. Keine Depression, die kommt später. Erstmal die Einsamkeit. Und dann die Frage danach, wie Sie mit sich umgehen in dieser Situation, in der die Einsamkeit Sie runterdrückt. Und ich habe es am Anfang als Herausforderung empfunden und gedacht, gut, ich werde kreativ und ich wehre mich dagegen. Und irgendwann hat meine Kraft nachgelassen und ich habe gemerkt, nein, jetzt lauert sie, die Depression, jetzt kommt sie, jetzt fängt sie mich, jetzt hat sie mich. Und da habe ich mich tatsächlich daran erinnert, dass in solchen Momenten wie jetzt die Kraft, die Sie mir geben in dem Moment, in dem Sie mich empfangen und ich Ihre Übertragung, dass diese Kraft eine ganz essentielle Kraft ist. Und dass genau diese Kraft mir in diesem Moment gefehlt hat. Und ich habe überlegt, wie hole ich mir sie wieder, was mache ich? Und ich bin in den Widerstand gegangen, in den aktiven Widerstand. Ich habe mich nämlich daran erinnert, wie es damals war, als ich noch nicht das Privileg hatte, auf die Bühne zu gehen und ganz andere Windmühlen vor mir waren, gegen die ich kämpfen musste. Instanzen, Unsichtbare. Das Internet, von dem ich gesprochen habe zum Beispiel, ist eine dieser Instanzen. Aber auch meine Arbeitgeber. Ich arbeite für öffentlich-rechtliche Sender. In Deutschland nennt man das öffentlich-rechtliche Sender. Es sind nichts anderes als Verbrecherbanden. Ja, ganz einfach gesagt, eine Mafia von Leuten, die sich Jobs zuschachert und glaubt, die Meinungshoheit zu besitzen und Programm macht gegen viel Geld, das eigentlich keiner hören will. Jetzt bestätige ich sicher die Vorurteile derer, die tendenziell sowieso Vorurteile haben gegen Ausländer, gegen Behinderte, gegen Frauen und gegen wen sonst noch. Aber ein Teil dieser Vorurteile ist wahr. Und das zu sagen und sich selbst im Widerstand zu spüren, das war eine ganz wichtige Energiequelle für mich. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, ich bin oft in meinem Leben schon zensiert worden. Und ich habe oft in meinem Leben schon Stellvertreterschuld bekommen für Dinge, die ich nicht sagen sollte. Weil von Anfang an war mir eine Rolle zugewiesen. Damit kehren wir an einen Punkt zurück, an dem wir schon waren. Die nämlich des Türken. Ja, der Türke. Der zwar ganz gut Deutsch kann, aber der bitteschön bei seinen Themen bleiben soll. Der bitteschön sich um seine Angelegenheiten kümmern soll und bloß nicht anfangen soll, sich in unsere einzumischen. Das habe ich eine Zeit lang gemacht. Ich habe alles erfüllt, was man von mir wollte. Ich habe mir Bärte ankleben lassen, ich habe mir eine Perücke aufgesetzt, ich habe mit Akzent gesprochen, hallo Kollege, nichts verstehen. Ich habe Leute umgebracht, ich habe Autos geklaut, ich habe Frauen verschachert und Drogen genommen und irgendwann habe ich gemerkt, ich bin zur Nutte geworden. Und zwar eine, der es auch Spaß gemacht hat, zwischendurch mal Schwänze zu lutschen und sich in den Arsch ficken zu lassen. Aber für das Geld so oft, das hat dann doch ein bisschen wehgetan. Und dann kam der Moment, in dem ich mich emanzipieren durfte. Als Kabarettist plötzlich war ich nicht mehr Türke, sondern türkischer Kabarettist. Das ist ein Unterschied. Man darf dann zwar immer noch nur über die gleichen Themen sprechen, aber man darf wenigstens Hochdeutsch sprechen. Und man darf auch Dinge sagen, die unangenehm sind, solange es in einem Rahmen bleibt. Und derjenige, dem man es sagt, sich nicht beleidigt fühlt oder angesprochen oder bloßgestellt. Das habe ich jahrelang sehr gut geschafft, auf so einem schmalen Grat zu wandeln, bis mir aufgefallen ist, dass ich immer noch eine Nutte bin. Weil ich mich nur verstellt habe, ein anderes Röckchen angezogen habe, aber die Schwänze hatte ich immer noch im Mund. Also habe ich überlegt, ich muss irgendwie eine andere Form von Widerstand finden, die ich leisten kann. Ein Widerstand, der effektiv ist, weil er genau diejenigen trifft, die sich auf meiner Seite wähnen, aber im Grunde genommen mit allem, was sie tun, die Vorurteile bestätigen, die die Gegenseite hat. Dann habe ich angefangen, vor Nazis zu lesen und habe gedacht, hey, das ist ein gutes Publikum. Die sind emotional, die sind erregbar, die sind historisch bewandert und auch leicht verführbar. Und devot sind sie auch. Und wo ich schon Schwänze lutsche, da kann ich auch mal einen Nazischwanz im Mund haben. Ist ja egal, Hauptsache beschnitten. Sagen übrigens viele Frauen, habe ich gelernt. Frauen stehen auf beschnittene Pimmel. Lassen Sie sich das von mir sagen, also Sie Männer mit Vorhäuten. Sie haben es wirklich nicht leicht, ja. Ich weiß, Sie müssen dann die Schlange beschwören, bis sie sich mal zeigt. Und dann kommt sie und das ganze labbrige Fleisch drumherum muss so nach hinten gezogen werden. Was ist das für ein selbstdemütigender Vorgang, an seinem Pimmel arbeiten zu müssen, damit er seine volle Pracht zeigt. Bei uns beschnitten ist es sofort, wir fallen mit der Eichel ins Haus. Ja? Pimmelsprüche sind doch schön. Es ist noch kein Pimmel vom Himmel gefallen, zum Beispiel. Auch ein schöner Spruch. Übung macht den Pimmel. Ist auch schön. Weiß gar nicht, warum ich auf Pimmel komme. Und dann, als ich vor den Nazis gelesen habe, da habe ich gemerkt, das ist effektiv. Vor Leuten zu stehen, die keinen Bock auf einen haben und ihnen zu sagen, dass man auch keinen Bock auf sie hat. Das war wahre Kunst. Ja, da passierte etwas. Austausch von Gefühlen. Egal wie extrem die Gefühle waren, sie waren wenigstens da. Aber danach ist mir bewusst geworden, dass das auch nur eine Zwischenetappe war und ich eigentlich was anderes machen muss. Ich muss nämlich zu meinen eigenen Leuten gehen. Die Leute, die mich eigentlich mögen, düpieren und ihnen sagen, dass ich sie vielleicht nicht mag oder sie in die Irre treiben und so tun, als würde ich sie nicht mögen. Auch ein kompliziertes Unterfangen und gar nicht lohnenswert, weil wissen Sie, jetzt kommen wir wieder an den Anfang zurück, es gibt so viele dumme Menschen auf der Welt, das können Sie an einem Abend nicht abarbeiten. Wenn Sie 200 Idioten an einem Abend überzeugt haben und die rausgehen und sagen, naja, war gar nicht so schlecht, kommen am nächsten Tag 200 neue Idioten. Ja, frisch und total leer. Ja, und denen müssen Sie wieder von vorne beibringen, was zu tun ist, damit die wieder nach Hause gehen und am nächsten Tag neue 200 kommen. Wenn es nur 200 wären, es sind 2 Millionen, 20 Millionen, 10 Milliarden. Das ganze Universum ist voll mit Idioten. Wir sind wieder beim Menschenhass. Und den habe ich tatsächlich kultiviert, um genau das, was ich Ihnen gerade versuche zu erklären, zu stilisieren. Ich habe angefangen, Menschen zu beobachten, um mich an ihrer Schlechtigkeit zu laben. So eine Art Rollenstudium. Und es gibt viele schlechte Menschen, die man beobachten kann. Im Flugzeug zum Beispiel. Wenn man so Hektoplegmatiker sieht. Also Leute, die ganz viel bewegen, aber nichts erreichen. Die in den Flieger kommen und man sieht in ihrem Auge schon, was sie denken, aber sie tun nicht das, was sie denken. Sie denken ins Leere hinein. Sie denken so... Und man sitzt da und man beobachtet sie. Ich sauge die Dummheit dieser Menschen auf. Ich mache so. Genauso wie andere Phänomene, widersprüchliche Phänomene. Warum zum Beispiel immer, ich sage es jetzt übers Flugzeug, weil ich in letzter Zeit so viel geflogen bin, aus umweltfreundlichen Gründen. warum im Flugzeug immer, sobald der Flieger in der Luft ist, sich eine Schlange bildet vor dem Klo. Die Leute saßen vorher 3 Stunden am Gate und hätten sich die Hosen voll pissen können. Aber sobald der Flieger in der Luft ist, steht man in der Schlange vor dem Klo. Ich habe jetzt rausgefunden, warum. Weil man damit seine Angst bewältigen will. Man will wissen, ob man in 10.000 Metern Höhe in einem Flugzeug pissen kann. Um dann zu sagen, ich habe Gott besiegt. Das ist der Hintergrund. Viele andere Dinge auch. Warum zum Beispiel unter Flugzeugsitzen Schwimmwesten sind und keine Fallschirme. Wenn ein Flugzeug abstürzt, dann kommt es selten vor, dass es ins Meer stürzt. Aber oft kommt es vor, dass man im freien Fall im Himmel ist. Also mach doch einen Fallschirm drunter. Gibt viele andere Dinge auch, da könnten wir jetzt stundenlang drüber sprechen und Sie würden es wiedererkennen. Leute, die mit dem Auto gucken. Kennen Sie? Ja? Leute, die mit dem Auto fahren und nicht wissen, wohin sie müssen und dann so gucken. Und man hinter ihnen fährt und sagt, guck doch nicht mit dem Auto. Blink doch, du Arschfotze. Paketdienste, ja, die ihr Auto mitten auf der Straße stehen lassen, obwohl daneben eine Parkbucht ist. Und man steht dahinter und wartet, dass dieser Paketbimbo nach 15 Minuten wieder rauskommt, weil er dieses Zalando-Paket der Fotze nicht übergeben konnte, die zu faul war, es zu bestellen oder zu kaufen. Überhaupt Paketboten. Das ist auch etwas, worüber ich mich stundenlang aufregen kann. Pakete, die ich für meine Nachbarn entgegennehmen muss. Guten Tag, ihr Pakete. Ich möchte... Sind die Frau Schmidt? Ich bin die Frau Schmitz. Mit Pakete hier, wo kann man Paket lassen? Geben Sie es her. Können wir unterschreiben, wie heißt der Name? Hitler. Gut, hier, Herr Hitler, kann man hier unterschreiben? Geil ist dann die Karte bei der Nachbarin. Ihr Paket wurde bei Herrn Hitler abgegeben. Und dann ist man ja schon in diesem Graubereich, wo man über Minderheiten lästert. Das habe ich eine lange Zeit gemacht, als ich dann auf diesem Weg des Widerstands war, habe ich irgendwann überlegt, man muss eigentlich nicht nur seinesgleichen beschimpfen, sondern man muss alle gleichmäßig beschimpfen. Minderheiten, damit man selbst ein Teil dieser Masse wird und sich niemand mehr angesprochen fühlt. Und dann habe ich alle beleidigt. Alle. Also Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viel es zu beleidigen gibt. Und wie schnell sich Leute beleidigt fühlen. Schwule zum Beispiel. Geht ganz schnell. Die machen im Bett die schlimmsten Dinge. Aber wenn dann einmal sagt, hier, Schwuli, ich hab was gegen Schwule. Nein, ich habe wahnsinnige Angst, selbst schwul zu sein. Es ist wirklich, also wenn Sie morgens aufstehen und Sie haben eine Latte und Sie wissen nicht, was haben Sie geträumt und versuchen zu rekapitulieren, ob irgendwo ein Mann beteiligt war. Das macht einem schon Angst. Also mir macht es wirklich, Körperlichkeit unter Männern macht mir Angst. Ich finde auch immer, dass sie so martialisch ist. Also so Arschfick ist ja jetzt nichts Schönes. Also ja, natürlich, es hat manchmal Vorteile, weil man dem Gegenüber zeigt, wo die Grenze ist. Aber es ist jetzt nicht wirklich, also das Arschloch ist ja viel zu eng. Also wenn Sie jetzt einen dementsprechenden Pimmel haben, dann müssen Sie sich ja da regelrecht reindrängen. Und da ist jetzt normalerweise auch nicht das Loch, also da ist was anderes drin. Ich habe zum Beispiel immer, wenn ich Arschfick mache, was soll das? Da denke ich immer, ich würde so eine Kackwurst reinschieben in den Darm mit meiner Pimmelspitze. Wobei ich habe auch manchmal bei Frauen das Gefühl, dass mein Pimmel einen Babykopf berührt. Das ist auch nicht schön. ziemt sich das für einen Mann in meinem Alter, so ordinäres Zeug zu sprechen? Ich weiß es nicht, aber es macht Spaß. Also es macht, weil man merkt ja, und es ist auch Übertragung, dass Sie das alles in Ihrem Kopf rekonstruieren. Dass Sie sehen sozusagen meinen Pimmel, während ich es nur sage. Sie sehen das Arschloch und die Kackwurst, während ich einfach nur Buchstaben aneinanderreihe, um zu testen, wie Ihre Fantasie funktioniert. Das ist wunderschön. Das ist Liebe. Jetzt passen Sie auf. Sexistisch ist alles. Also Sex ist sexistisch, das ist ja klar. Was soll ich machen? Ich meine, ich habe halt einen Pimmel und der will was. Und wenn der was will, kann ich nicht sagen, Entschuldigung, ich habe mich vertan. Sondern der drängt dann ans Ziel und sagt, du Nutte, mach die Beine breit, ich fick dich durch, du Schlampe. Es tut mir im selben Moment auch leid. Obwohl die meisten Schlampen, denen ich das sage, das total geil finden. Man darf ja noch nicht mal Titten anfassen im Dunkeln. Man muss so, Entschuldigung. Wofür sind diese Scheißdinger überhaupt da? Wenn ihr damit so geizt, dann packt sie doch in den Schrank. Dann kann sie niemand mehr sehen und gebrauchen. Aber eigentlich habt ihr sie ja nur, damit wir davon angetört werden. Wer dreht denn eigentlich die ganzen Pornos? Es sind immer Frauen, die ich da sehe. Ganz selten sehe ich auch mal Männer. Aber da gucke ich weg. Ich will nicht das Gesicht von einem Mann sehen, wenn ich ein Porno sehe. Das ist für mich echt ein harter Stuff. Ich will nur den Pimmel sehen, weil ich identifiziere mich ja mit dem Pimmel. Das ist ja in dem Moment mein Pimmel. Also der Typ, das ist verdammt kompliziert. Also es ist wirklich, ich erkläre das mal. Jeder von Ihnen hat doch diesen Impulsmoment, wo er sagt, jetzt könnte ich mir einen scherbeln. Also jetzt mal unter uns, wir machen das Licht aus. Machen wir das Licht aus. Machen wir das Licht aus, bitte. Oh, man geht ja dann immer aufs Klo, weil man will nichts schmutzig machen. Keiner wichst sich ja auf den eigenen Bauch. Das ist ja den anderen ins Gesicht, aber nicht auf den eigenen Bauch. Und dann geht man aufs Klo und dann hat man so Fantasien, oh geil, dann Pornhub aufmachen und immer die gleichen Suchbegriffe, Dreier, Arschfick, Blowjob, Kamshot, Bukake. Ja. Und dann abgissen, ne? Je nachdem mit Handy. Handy ist ganz mies, weil zwischendurch beim Wichsen denkt man so, boah, die Kamera, nicht, dass mich jemand sieht. Man hat ja auch schon Briefe bekommen von so Leuten, die gesagt haben, wir haben Sie beim Wichsen beobachtet. Zahlen Sie 100 Millionen an einen sudanesischen König. Sonst veröffentlichen wir die Bilder bei Ihrem Arbeitgeber. Und dann wichst man und dann gisst man ab. Und dann läuft der Porno aber weiter und man denkt, scheiße, ich bin fertig, weg damit. Und dann geht man von privat wieder auf normal. Und das Schlimme an Apple ist, man muss oben erst auf fertig drücken. Können wir das Licht wieder anmachen? Ich krieg Angst. Boah, das ging aber jetzt ganz schön schnell. Im Grunde genommen also sind wir alle gleich. In unseren Ängsten, in unseren Wünschen, in unseren Hoffnungen, in unseren Leidenschaften. Wir sind alle gleich, wir sind alle Menschen. Und an so einem Abend wie heute, da spürt man das für 2 Stunden und dann kann man damit nach Hause gehen und sich gegenseitig versichern, dass man nicht alleine ist, nicht einsam ist. Und dass man in diesen schönen 2 Stunden, die man zusammen verbracht hat, etwas gespürt hat, wofür es sich lohnt, vielleicht wiederzukommen. Oder dort zu bleiben, wo man immer war. Jetzt erwarten alle, dass ich singe. Ich auch. Aber was soll ich singen? Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Ich finde das eine schöne Nationalhymne, oder? Damit kann man was erreichen. Ich bin müde. Ich werde jetzt ins Hotel. Ich lege mich kreuzförmig aufs Bett. Also ich strecke alle Glieder von mir. Und ich denke an Sie. Ja, ich werde an Sie denken, ich verspreche Ihnen das. Und ich habe heute noch eine andere Versprechung gemacht. Sollte diese Tour irgendwann noch stattfinden, zu meinen Lebzeiten, dann werde ich den letzten Auftritt wieder hier in Liechtenstein machen. Und dann werden wir uns wiedersehen. Und dann werde ich jeden und jede einzelne von Ihnen ficken. In diesem Sinne, ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Dankeschön, dass ihr da wart. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland.